hier. Das ist mein Intro fürs Mixtape 2007. Versprochen und angekündigt, MC, die das Mixtape 2007. Es ist pünktlich auf www.mcdrecord.de.tl. Ist das Mixtape zum Downloaden freigestellt. Nichts für schwache Nerven, du kriegst regelmäßig Schmerzen. Nach dem Ende vom Outro wirst du sterben. Du Parkinson und Fresse, redest panische Sätze. Ich pflanze 5 Ketten ein, dann bist du meine Marionette. Hör besser zu, wenn ich spreche, du provozierst, bis ich die Fessel in dich einsteche und dich danach kleinmetzle. Stücke von deinem Körper werden verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Selbst wenn das Feuer aus ist, werden die Teile weiter rauchen. Zeit ist abgelaufen, ich hab dich grad terminiert. Und schon nach einem Tag war keiner mehr, ob du noch existierst. Du warst wohl unbeliebt, ungeliebt, du Spaß. Dazu noch geistig neben dir, hier, das passt, hä?